Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 37, 2010. Und ja, was gab's die Woche? Eigentlich ziemlich viel und doch recht wenig, weil es hat eigentlich alles nur sich um ein Thema gedreht. Die ganzen interessanten Sachen, die die Woche in der Presse herumgegeistert sind. Das sind meistens eben Zahlen, ja, und vor allem Social Networks und alles, was dazugehört. Ob man jetzt mobile Telefone mit dazu zählt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die ein wichtiger, essentieller Bestandteil von diesen Social Networks, denn mobil ist ja... Ja, eigentlich das Wichtigste daran, ja, denn man will halt sich mitteilen, wo man gerade ist, was man gerade tut und so weiter, und dann kommt eben so ein mobiles Gerät ganz gut, und deswegen haben die Social Networks ja auch ziemlichen Zulauf bekommen. Aber bevor wir dazu kommen, das war eigentlich ein recht trauriges Thema, aber was lustig war, die Woche. Ich benutze ja normalerweise nicht TechCrunch. Ja, das ist keine Seite, die ich regelmäßig besuche. Das ist sowas wie die Boulevardpresse des Internets, wenn man so will. Aber diesmal musste ich eine Ausnahme machen, denn die haben einen schönen Artikel veröffentlicht über die Microsoft Fire, ja, die da stattfand anlässlich des Startes von Windows Phone 7. Und immerhin ein Glück, dass der Name jetzt wenigstens ein bisschen besser ist. Windows Phone 7, ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Hat ja vorher einen ganz komischen Namen gehabt. Egal, auf jeden Fall haben die eine recht hübsche Feier gemacht. Teilweise mit leichten Mädels. Einen schönen Umzug gab's da. Und das Kuriose daran ist, da hat Microsoft mal so richtig die Konkurrenz vor den Kopf gestoßen. Ja, also allen voran das iPhone. Das wurde nämlich tatsächlich in einer Prozession zu Grabe getragen. Ganz genau. Die Beerdigung des iPhones steht an. Ein Pickup mit einem Transparent sagte dann auch alles. Windows Phone 7 OS Platform buries the competition. Begrabt also die Konkurrenten. Also, naja, okay, gut. Wollen wir mal gucken. Ehrlich gesagt, niemand glaubt daran, weil es ist tatsächlich so, Windows Phone 7 oder allgemein Windows Mobile, wie es ja früher hieß, hat momentan eigentlich auf dem Handymarkt überhaupt gar nichts mehr zu melden. Ja, dreht sich eigentlich alles nur noch um Android oder iPhone. Dieses Android-System wurde konsequent ignoriert von Microsoft. Das ist nichts Neues. Ja, die sehen das also überhaupt nicht als Bedrohung, nehmen das nicht ernst und so weiter. Sind wohl noch in dieser in einer anderen Phase als Apple. Ja, gibt's ja dieses schöne Sprichwort da oder die schöne Zitat von Gandhi. Ja, zuerst ignorieren sie uns. Dann lachen sie über uns, dann bekämpfen sie uns und dann haben wir gewonnen. Und Apple ist schon in der Bekämpfungsphase und hat damit auch verloren. Ne? Windows ist eben noch in der Ignoranzphase, also ganz am Anfang. Ja. Interessante daran war, das hat TechCrunch enthüllt anhand von den Exif-Codes, die in den Fotos versteckt sind, die ein Windows-Mitarbeiter gemacht hat. Die wurden nämlich von einem HTC Evo 4G, das bekanntlich unter Android läuft, aufgenommen. Und Tja, was soll man dazu sagen? Android ist auch in den Reihen der Windows-Entwickler. Jetzt Angst, ne? Ich würde euch jetzt gerne, um die Angst mal noch so ein bisschen größer werden zu lassen, würde ich euch jetzt ja gern diesen Windows Phone 7 Team Thriller Dance Videoausschnitt auf YouTube zeigen. Das werde ich allerdings nicht tun, weil das ein dieses Thriller von Michael Jackson beinhaltet und ja, bei uns darf man sowas ja nicht machen. Also mache ich das auch nicht, ja. Und das würde ich euch aber empfehlen, dass ihr das mal anschaut. Der Link ist natürlich immer in der Podcast-Beschreibung mit dabei und dann könnt ihr dort dieses Video euch selbst angucken. Das war nämlich gar nicht so schlecht gemacht. Das ist richtig gut gemacht. Ja. Insgesamt muss ich sagen, diese Windows 7 Phone Präsentation, naja, kann man nicht sagen, dieser Umzug, fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, ich meine, klar, dass die da über die Stränge schlagen und so, aber warum nicht? Ich meine, so kommen die ins Gespräch, hat ja funktioniert, ich spreche drüber. Nein, ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ja, was soll's? Die haben offenbar auch Sinn für Humor, weil ganz so ernst können die das selbst auch nicht nehmen. Weil das jetzt Windows Phone 7 in absehbarer Zeit das iPhone zu Grabe trägt. Ich glaube, das wissen die auch, dass das nicht funktioniert, ja. Und wenn ich dann hier, da steht leider gerade einer davor, ja, aber da ist so ein Wagen mit lauter leichten Mädels und dann, Windows Phone 6 und so weiter. Ja, okay, ne? Ist lustig, kann man durchaus tun und schaut euch mal den Trailer an, weil dieser Zombie-Dance, der ist richtig gut gelungen. Naja, gut, Thema, ja. Warum heißt die Sendung heute Monopoly als soziale Zukunft? Ja, weil... Es ist ein heikles Thema, ich spreche es auch gar nicht gerne an, weil ich eigentlich überhaupt Facebook nicht mag. Ja. Ich habe mich bisher auch tapfer dagegen gewehrt, ein Profil zu erstellen auf Facebook, habe also wirklich kein Facebook-Profil. Ja. Muss man sich mal vorstellen und dass ich als Social Network, wie soll ich sagen, Pionier, ja. Naja. Wir wollen es nicht übertreiben. Aber auf jeden Fall bin ich schon ziemlich früh dabei, als die Leute noch über Twitter gelacht haben und sich an den Kopf gegriffen haben. Selbst in den USA war ich da schon dabei. Aber man muss leider eins einsehen, auch wenn ich mich sehr stark gegen dieses Facebook wehre. Es ist nun mal der größte mit sehr, sehr großem Abstand größte Social Network Anbieter, den es gibt, oder Plattform, die es gibt. Auf jeden Fall. Ja, dann kann man leider nichts dagegen sagen. Ich würde liebend gerne sagen, ja, Google Buzz ist besser oder Twitter ist viel, viel besser. Aber Fakt ist halt, dass kein Social Network momentan diese, sage ich mal, ja, Verbindung von verschiedenen Diensten bietet, die Facebook eben jetzt hat, weil muss man mal überlegen, was bieten die momentan an? Die haben ein persönliches Profil. Das bedeutet, man kann eine Seite machen, eine persönliche Profilseite und man kann Zugriff geben, wenn man dann durch die komische, umständliche Bedienung das auch tatsächlich richtig hinkriegt, dass nur bestimmte Leute eben, die Leute, die man als Freund markiert, dort eben Zugriff haben. Man kann auch, wenn man großzügiger ist, kann man sagen, okay, auch die Freunde meiner Freunde sollen darauf Zugriff haben. Ja? Oder man kann sagen, okay, public, also mein Profil ist öffentlich, ich veröffentliche das einfach so. Gut, das sind schon mal Sachen, die man zwar sagt im ersten Moment, ja toll, das haben viele Seiten, ja, aber haben es eben nicht. Man hat eine komplette Profilseite, auf der man sich selbst präsentieren kann, auf der man seine Sachen veröffentlichen kann, mit einer sogenannten Wall, ja, auf der man Sachen posten kann. Und jetzt kommen wir nämlich zu dieser Konvergenz. Wir haben hier Twitter. Ich spuck hier ins Mikrofon, okay? Wir haben hier Twitter. Ja, Twitter integriert auf der Profilseite, wenn man so will. Also jetzt rein von der Art her, ja, es ist ein Twitter. Ja. Wir haben Twitter integriert auf der Seite, wir haben sowas wie Buzz integriert auf der Seite, weil wir auch direkt inline Fotos reinmachen können. Wir haben also auch einen Fotodienst, genau, einen Fotodienst, eine Fotogalerie integriert, wo man seine privaten Fotosammlungen reinstellen kann, entweder auch wieder privat oder öffentlich, ja. Also was haben wir? Flickr. Gut, also wir haben jetzt Twitter, Flickr schon mal auf der Facebook-Plattform, ja, vergleichbare Dienste. Dann gibt's ja solche Möglichkeiten von Pages einzurichten, die übrigens unabhängig von Profilen sind. Und eine Page habe ich auch vor kurzem eingerichtet. Da hat man auch eine Wall, hat aber kein Profil. Ne? Das heißt, es ist nicht so, dass man das jetzt irgendwie ja, ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist auch wohl so gewollt, dass diese Übergänge ein bisschen verwaschen sind. Ja, aber ein Profil, da hat man seine persönlichen Informationen und so weiter und so weiter. Aber eine Page, da kann man keine Freunde mit bekommen. Also da kann einen niemand als Freund markieren, sondern nur mit Like eben beglücken. Ja, und man kann also diese Seite mögen, aber man kann ihm hier keinen Kontakt in dem Sinne herstellen, ja, wie es eben mit einem Profil möglich ist. Wie gesagt, ist ein bisschen undurchsichtig. Ja, das ist auch ebenfalls da drin. Ja. Also wir haben im Prinzip ein Buzz, ein Twitter, ein Flickr, alles integriert. Und das Tolle daran ist, das haben die schon eine ganze Zeit integriert, auch wenn immer wieder neue Sachen dazukommen. Aber die Plattform, die gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Und hat entsprechend immer eine Basis gehabt. Jetzt hört man immer so viel über Probleme mit Privatsphäre und Sicherheit bei Facebook. Und viele Leute fragen sich, warum macht man das dann überhaupt, ja, wenn ja, Facebook so schlimm ist? Warum machen das die Leute halt? Warum gehen die da nicht weg? Es ist eine ganz einfache Rechnung. Die Leute gehen dorthin, wo ihre Bekannten sind. 500 Millionen, mittlerweile dürfte es sogar schon wieder mehr sein. 500 Millionen Facebook-Nutzer. Ja, das ist zweimal die Bevölkerung der USA. Es ist eine Riesenansammlung von Leuten, die da sind. Ja. Ah, jetzt muss ich aber mal hier kurz mein Tee hier, der zieht sich schon tot. Momentchen, Momentchen. Ha! Unglaublich, ne? Ich bin ziemlich frech hier mitten in der Sendung, ja, das zu tun. Ja. Das fällt mir nicht ein. Ja. Aber ja, muss man tun, ja. So. Jetzt hoffe ich, dass das hier funktioniert. Wenn ihr jetzt das Video seht, lacht ihr euch wahrscheinlich kaputt, ja, so wie ich hier gerade das Mikrofon halte. Naja. So, ich habe mir nämlich gesagt, wenn ich Tee trinke, dann bin ich schon immer so aufgeregt. Aufgeregt, ja. So, schön. Kann ich mich beruhigen. Ja, und das Problem eben ist, warum sollten die Leute jetzt ihre gesamten Bekannten dazu überreden, auf eine andere Plattform zu gehen, die überhaupt vielleicht gar nicht wollen, ja? Wir haben das Problem, Facebook ist als kleine Plattform mit nur einem einzigen Ziel, nämlich Leute zu verbinden. Ins Rennen gegangen und hat eben da eine ziemlich feste Basis bekommen, ja, eine treue Basis. Und dieser, ja, Geist, würde ich mal sagen, der hat sich eben eine ganze Zeit lang hartnäckig gehalten. Das ganze Projekt Facebook ist eigentlich dann außer Kontrolle geraten, ja, ziemlich schnell sogar. Aber die Leute halten eben die Treue zu Facebook und viele Leute sind angemeldet, also melden sich immer mehr Leute an, weil eben die Bekannten da drin sind und so ist es wie eine Kettenreaktion, ja. Zu der man oder gegen die man sich kaum noch sträuben kann. In Deutschland ist es noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen klar, ja, wie das so abläuft, weil Facebook erst in den Letz in letzter Zeit einigermaßen an Bedeutung gewinnt bei uns. Schweiz, Österreich auch, aber weltweit ist das eben schon ein Riesending. Ich glaube, das braucht man nicht so sagen, ist klar. So groß übrigens, dass man sogar jetzt einen Film darüber macht, The Social Network, und das handelt über Facebook und Mark Zuckerberg. Ja, ich sage ja Zuckerberger, Zuckerberg, ne? Der Zuckerberg. Gut, und die haben diese Geschichte mal verfilmt. Ich bin übrigens gespannt. 7. Oktober soll der bei uns in die Kinos kommen. Werde ich mir auf jeden Fall mal antun. Sollte eigentlich wie soll man sagen, ein kritischer Film zu Facebook sein, aber das wird noch viele weitere, vielleicht sogar Millionen von neuen Benutzer generieren. Und da bin ich mir eigentlich ganz sicher, weil allein schon, dass der Film in die Kinos kommt, ja, zeigt, was für einen Stellenwert Facebook hat. Facebook ist allgemeines, sagen wir mal, allgemein gut, ja, allgemein wissen schon, was ist Facebook, ja, zack. Und ich muss sagen, es ist faszinierend, ja, es ist schon faszinierend. Und die Frage ist nun natürlich, sind Alternativen überhaupt noch sinnvoll? Hat Facebook gewonnen, endgültig? Es ist wirklich, es sieht so aus, ja, muss man ganz klar sagen. Google sagt ja, eine Facebook-Kopie machen wir nicht. Ja, weil, warum sollten wir das tun? Facebook läuft gut und Facebook bringt uns jede Menge Geld in die Kassen. Ja, durch Facebook profitiert im Prinzip auch Google. Warum ich jetzt Google anspreche? Ist ja so, dass es schon Gerüchte gibt über dieses Google Me, dass es wohl irgendwann mal geben soll. Und das soll eine Konkurrenz zu Facebook sein. Die Aussagen sind dann noch ganz, ganz vorsichtig von einem Eric Schmidt und so weiter. Also von wegen Konkurrenz, so sieht man das nicht. Warum sollte man das machen? Ja, heißt es da. Ist auch eine berechtigte Frage. Ich meine, inwiefern hat Google überhaupt eine Chance, hier eine Alternative zu Facebook auf den Markt zu bringen? Viele haben es probiert und sind gescheitert. Google hat nicht gerade ein glückliches Händchen, was Social Networks betrifft, aber auch andere haben es probiert und sind gescheitert. Ich weiß, noch früher Dick war zum Beispiel mal ganz groß, Dick.com. Und die sind immer weiter in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Und auf einmal hat kaum noch jemand was davon gesprochen. Jetzt erst wieder seit kurzem durch dieses massiv Umbauen der Seite, ja, und Umgestalten. Aber ansonsten, man geht heutzutage eben auf Facebook für sich die Infos zu holen, nicht nur aus dem privaten Bereich. Die Facebook-Pages gibt es eben auch Möglichkeiten, sich zum Beispiel über verschiedene wichtige News zu informieren. Google Buzz ist ein sehr, sehr guter Dienst und hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung. Ich ja, habe eigentlich Google Buzz immer gern genutzt. Aber es hat überhaupt keine, also wenn man das jetzt mit Facebook vergleicht, überhaupt nicht die Dimension von Anerkennung von den Usern bekommen. Im Gegenteil, da gab es nur böse Worte meistens. Und wenn man heutzutage mal so in unabhängigen Foren guckt, was die Leute sagen, dann heißt es, passen, mag ich nicht, will ich nicht, kenne ich nicht. Ja. Genauso wie man früher auch über Twitter geschimpft hat. Twitter ist ja eigentlich, ja, ist das gleich zweitgrößte Netzwerk, soweit ich das weiß, hinter Facebook, was Social Networking betrifft. Und die sind aber so weit auseinander, ja, das ist unfassbar. Ja, ja, also Twitter hat es nicht geschafft, wobei Twitter eben auch ein anderer Dienst ist. Ja, man hat ja noch nicht mal ein vernünftiges Profil. Bei Google Buzz hat man ein Profil, ja, aber das ist, naja, okay, das ist das Google-Profil und ich weiß nicht so ganz, ja. So richtig gut gelungen ist es halt nicht, weil es eben diese Integration nicht bietet auf dem Level wie eben Facebook. Ja. Heimisch juckt die Nase, hey, das gibt Geld hier, ne? Hey, jetzt wollt ihr mir spenden, oder was? Nein. Ich denke mal, dass es Google Me, falls es wirklich sowas gibt, falls sowas kommen wird, ziemlich schwer haben wird. Und sind wir ganz ehrlich, Facebook ist der Platzhirsch und Facebook wird hier seine Position in der nächsten Zukunft mittelfristig behalten. Das ist eigentlich unbestreitbar. Wüsste jetzt nicht, wer da aus der heißen Luft heraus irgendwas machen wollte. Ja. Selbst Google kann das nicht. Hat's mit Buzz probiert, ist auf die Schnauze gefallen. Obwohl Buzz immer noch recht viele Nutzer hat für den Zeitraum, mit dem sie mit Buzz aktiv sind. Ja. Aber wenn dann so Größen wie zum Beispiel ein Leo Laporte einfach verschwindet von Buzz, auch wenn es gar nicht Buzz schuld war mit dem Vorfall mit Dick. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Also Leo Laporte hat sein Dick-Feed eingestellt bei Google Buzz und dann ging alles schief und auf einmal spammte er die Nachrichten von seiner Hauptseite zu Google Buzz, Twitter und so weiter und so weiter. Und das hat ihm so dermaßen viele Twitter-User gekostet, dass er echt sauer war und hat dann eben Google Buzz quasi zu den Akten gelegt. Ja, macht also jetzt nichts mehr auf Google Buzz. Finde ich sehr, sehr schade. Aber es zeigt, ja, wohin der Trend geht. Und Leonard Party, ein ebenfalls kein nicht begeistert von Facebook. Was hat er gemacht? Tja, hat sich einen Facebook-Account zugelegt. So einfach ist das. Man kommt einfach nicht mehr dran vorbei. Es ist eben auch, selbst für Geschäftsleute mit ihren Betrieben gibt es keinen Weg mehr an Facebook vorbei. Wer nicht bei Facebook drin ist, existiert nicht. Ganz einfach. Und da haben viele Kunden, Benutzer von zum Beispiel Seiten oder von Geschäften sogar, ja, die gucken auf Facebook nach einem Profil. Ist das Profil vorhanden? Interagieren sie und finden das dann ganz toll und es gibt eine gewisse Bindung von einem Kunden oder vom Leser, je nachdem, an das Projekt, Produkt und dann ist das okay. Ist dort kein Profil, dann war es das. Ja? Dann war es das mit der Firma und dann hat der Kunde einfach keine Beziehung mehr dazu. Ist schon eben oft so, bei 500 Millionen Menschen, die eben Facebook nutzen, macht sich das schon bemerkbar. Ja? Tja, so ist das. Also ich finde es schade, ja. Ich würde mir eine Alternative zu Facebook wirklich wünschen. Aber Open Social hat dermaßen gefloppt. Ja, das war ja mal eine Idee, ein offenes Social Network zu gründen, ja, zu machen. Alles steht eigentlich, aber irgendwie wird es überhaupt nicht angenommen. Also komplett weg. Ja, und Twitter ist eben was ganz anderes. Twitter ist für 140 Zeichen rauszuhauen. Ich bin jetzt gerade da, ich mache das und das. Ja, aber das kann man eben auf Facebook auch machen. Und zusätzlich kann man noch Fotos reinmachen. Und zusätzlich kann man eben noch Videos hochladen. Und zusätzlich kann man eben noch dies, sel und jenes machen. Ja, und so viele Sachen eben zusammenbringen, dass es eben einfach keinen Grund gibt. Wer auf Facebook ist, hat einfach alle Dienste zusammen. Und das ist die große Schwierigkeit, finde ich, für die Mitbewerber. Okay, also schade. Aber die Frage bleibt stehen, hat Facebook gewonnen? Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen, dieses Thema, um mal zu gucken, was da jetzt los ist. Und ich freue mich, ich hoffe, dass sowas wie Google Me startet. Das werde ich dann auch unterstützen. Aber naja. Wie gesagt, ich bin schon fast am Resignieren, ja. Wenn es so weitergeht, mache ich mal irgendwann noch ein Facebook-Profil. Ja. Ich. Naja. Gut. Erik Schmidt war aber dann zumindest auf der IFA 2010 sehr zuversichtlich, was die Zukunft seiner Dienste anbetrifft. Als ob Erik Schmidt alleine Google ist. Ne? Der Google Schmidt. Ne? Ja. Diese Rede, die er da zum Ende der IFA gehalten hat, war eigentlich, wie ich finde, phänomenal. Und natürlich haben ihm die Leute wieder alle möglichen Sachen in den Mund gelegt, das ist ja ganz klar, das muss so sein. Ne? Wenn man Erik Schmidt ist, dann kriegt man alle möglichen Sachen zusammengedichtet, die man niemals gesagt hat. Er hat halt sich wieder mal sehr stark und blumig ausgedrückt, auch wie das eben so seine Art ist. Und hat über verschiedene Themen etwas gesagt. Unter anderem war eben besonders stark in der Presse vertreten, dass er gemeint hat, er respektiert die Privatsphäre von den Benutzern. Ne? Aber er würde sich wünschen, dass die Benutzer alle ihre Daten preisgeben würden. Alles. Ja, also so in diesem Tenor. Weil dann kann eben Google mit seinen Diensten besser auf den Kunden reagieren und ihm Sachen, sage ich mal, vorschlagen, die ihn eben interessieren. Der Prinzip, der Tenor war, Google muss den Kunden besser kennen als der Kunde sich selbst, damit Google ihm Sachen präsentieren kann, von denen der Kunde noch gar nicht wusste, dass es überhaupt will. Und so hart wie das klingt, ja, so ist es aber auch mal, ja, das ist eine Grundvoraussetzung, eine Grundregel von Verkaufen, egal was man verkauft, ja, man muss den Kunden analysieren und dann erkennen, was er möchte, auch wenn es der Kunde selbst noch gar nicht weiß, was er eigentlich will. Sei es jetzt, weil er eben selbst nicht genug Informationen zusammengetragen hat oder Ähnliches. Ja. Ich möchte jetzt gar nicht so ein großartiges Beispiel herum doktoren. Eigentlich kann man sich ja denken, wohin das geht. Ja. Er hat auch eine Explosion an Echtzeitinformationen und nutzergenerierte Inhalte angesprochen und auch das finde ich faszinierend, was wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen können oder was wir noch nicht sehen wollen, ist, dass immer mehr Benutzer nicht nur konsumieren, sondern eben auch etwas einstellen für andere wieder. Und das, was wir heute abfällig als so Amateurjournalismus oder sowas oder das Gebabbel auf Blogs kann man sich schenken, ja. Damit hat man aber viele Meinungen, Informationen, wichtige Informationen von Leuten, die eben sich in speziell ihrem kleinen Bereich vielleicht sehr, sehr gut auskennen, einfach ad acta gelegt und ignoriert diese. Und das kann nicht sein. Ja. Weil das ist nämlich, so leid mir es tut, auch wenn es manche nicht einsehen wollen, die Zukunft. Ja. Das so weit ist aber natürlich Schmidt noch überhaupt nicht gegangen. Ja. Aber er sagt es auch, niemals mehr einsam, zumindest im Cyberspace, und nie mehr gelangweilt. Grinst dabei ein bisschen. Aber er hat da so gar nicht so Unrecht, auch was das betrifft. Ja. Dann das Don't be evil, klar, ist eine leidige Diskussion darüber. Ich meine, das sagt schon mal eine Firma, don't be evil, und dann wird man natürlich herausgefordert, der Firma zu beweisen, dass man doch evil ist, ja, dass man doch böse ist. Ja. Und vielleicht sollte sich mal Google den Begriff böse schützen lassen. Dann hätte es wenigstens einen Sinn, wenn mal wieder Hetzkampagnen gestartet werden. Ich will nicht schon wieder mit den Hetzkampagnen gegen Google anfangen, aber er sagt auch ganz klar, dass wegen der besonderen Geschichte in Deutschland die Leute mehr Angst haben vor Projekten wie Street View als in anderen Ländern. Und er hat auch gesagt, dass es in anderen Ländern super läuft und absolut keine Probleme gibt. Die Datenschutzdebatte insgesamt hat Schmidt als wichtig und gesund bezeichnet, ja, da es eben viele neue Entwicklungen gibt. Er hat aber auch gesagt, dass die Leute auch daran denken müssen, ja, dass nicht nur Google die Möglichkeiten hat und die Daten hat, die sie verarbeiten und Möglichkeiten hat, eben Rückschlüsse zu ziehen. Google hat zum Beispiel keine Gesichtserkennung, ja, integriert in verschiedene Diensten. Es gibt auch so eine Android-App, wie heißt sie nochmal? Goggles, genau, ja. Google Goggles. Und da kann man verschiedene Objekte, Plakate und alles Mögliche anvisieren und dann kriegt man Informationen darüber und teilweise ziemlich präzise. Und dann kam aus dem Publikum eine Frage bei dieser Pressekonferenz, ja, kann Google denn nicht tatsächlich hingehen und eine Gesichtserkennung machen? Also das heißt, ich nehme mein Handy, zeige auf denjenigen, dann kriege ich demjenigen seinen Namen zum Beispiel, ja, und so weiter und so weiter. Dann hat er gesagt, natürlich können wir das tun, aber das machen wir nicht, weil es ist zu gruselig. Ja, die würden Sturm laufen. Ja. Es ist klar, Google kann das machen. Ja, aber Google ist nicht der Einzige, der es kann. Die Regierungen können das teilweise, können das machen. Ja, ob es jetzt vielleicht die deutsche Regierung kann, weiß ich es nicht genau. Ja, ich weiß nicht. Ich kenne von früher noch die Verwechslungsgeschichten zwischen mit Modem und oder Akustikkoppler. Nee, Modem war es und Toaster. Ja, oder Radiowecker. Haben die den Radiowecker beschlagnahmt, weil sie gedacht haben, es wäre Modem. Ja gut, okay. Na, also ich weiß nicht da, aber auf jeden Fall in solchen technikbasierten Ländern wie den USA oder Japan ist es absolut kein Problem. Ja, das wurde auch schon mehrfach gezeigt. Auch die Stimmenerkennung ist zum Beispiel kein Problem. Also wenn irgendjemand was sagt öffentlich, ja, dann kann man die Stimme auch zuordnen, wenn man entsprechend will. Die Sache ist halt, dass die Leute immer denken, es ginge nicht und nur Google. Durch Google wird so etwas möglich. Das stimmt aber eben nicht. Google ist kein Zauberer. Google ist kein Hogwarts. Ja? Google ist nur eine Firma, die eben aus den gewonnenen Daten den Kunden Dienste anbietet, die bisher keine andere Firma anbietet, weil die Daten eher verkaufen wollen an, ja, alle möglichen Leute. Es hat auch nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Solche Systeme sind zum Beispiel in England auch in Benutzung. Und also wenn die Leute Angst haben vor einer Gesichtserkennung, dann sollten die nicht zu Google gehen, sondern sollten da lieber durch die Regierung vornehmen. Ja. Andere Firmen machen das vielleicht auch, veröffentlichen aber eben die Ergebnisse nicht. Und so, ja, ist eben eine Firma immer wieder im Brennpunkt. Also die Technik gibt es, ja, ganz klar. Die Technik wird genutzt. Auch das ist das, was ich schon früher immer gesagt habe, lange vor dieser Kampagne da gegen Google. Egal, was für eine Technik existiert, sie wird genutzt werden. Wenn es technisch möglich ist, wird es jemand nutzen, ob uns das gefällt oder nicht. Ja. Diese Online-Durchsuchung beispielsweise ist auch so eine Sache. Ja. Ich bin strikt gegen eine Online-Durchsuchung, ganz klar. Ja. Weil das ist ein unglaublicher Eingriff in die Privatsphäre. Aber sobald es wirklich technisch möglich ist, ja. Tja, wie können wir kontrollieren, ob nicht irgendein Geheimdienst irgendwo das dann auch so tatsächlich macht und eben in den Rechner eindringt? Ne? Da die Möglichkeit ist vorhanden und der Rest ist Paranoia, sag ich mal ganz klar, weil man muss einfach sich überlegen, wenn jetzt Google tatsächlich die Benutzer ausspionieren wollte und die Daten gegen die Benutzer verwenden würde, ja, dann wären wahrscheinlich so die wichtigsten Leute im Land sofort weg vom Fenster, ja. Also so wird wahrscheinlich wenige Informationen, vielleicht haben deswegen auch die Politiker Angst so vor Google, ja, da würden ein paar Informationen würden reichen und es gäbe einen Skandal und fertig. Ja. Aber warum sollten die das tun? Ja, das ist ja nicht eine Aufgabe einer Firma, sondern die Firma will Geld verdienen. Ja, und Geld verdienen tut eben Google, indem sie den Leuten Sachen bringt, die sie interessieren könnte. Zum Beispiel an Werbung, zum Beispiel an Angeboten oder weiteren Diensten. Ja. Von daher ist dieses Schreckgespenst, was gemacht werden könnte, wenn die Firma will, zwar allgegenwärtig, aber das ist ja nicht das Thema. Die Frage ist nur, wird es ausgenutzt oder wird es nicht ausgenutzt? Das gilt eben für alle Firmen. Ja. Und ein Service-Provider beispielsweise, ja, hier der Internetzugang, mit dem ihr gerade jetzt vielleicht im im Livestream seid oder dann später den Podcast herunterlädt, ja. Diese Service Provider, die haben alle Daten. Die haben euren Namen, ja. Die haben eure IP-Adressen, die ihr benutzt habt. Die haben die IP-Adressen, die ihr ansurft, ja. Die wissen ganz genau, wann ihr wo auf welche Seite geht und die könnten die Daten auch verknüpfen und dann zum Beispiel feststellen, ja, der Herr so und so aus dort und dort hat sich um 14 Uhr irgendwas den Podcast von diesem suspekten Rio da heruntergeladen, ja, und ja, aber ja, und was, ja, genau, jetzt wissen Sie das, ja, und dann und dann, ne? Also das ist immer dann die Frage, was dann eben mit dieser Information gemacht wird. Ja, und ich sag immer, wenn man wirklich keine Spuren hinterlassen will, dann darf man nicht ins Internet. Dann darf man aber auch nicht auf die Straße gehen, um es mal so zu sagen. Ja. Wenn ich auf die Straße gehe, sieht mich auch vielleicht mein Nachbar aus dem Haus gehen, ja, und weiß auch, wenn er zurückkommt, wenn er dann ein Buch führt, ja. Rio heute wieder rausgegangen, ja, um so und so viel Uhr, heimgekommen, um so und so viel Uhr, ja. Hab vielleicht noch irgendwas komisches, ein Computerbauteil auf dem Arm gehabt, als ich dann zurückgekommen bin, ja. War einkaufen, Computerteile, zack. Ja, und dann, super, ja, klasse. Gut, egal, ihr wisst, was ich meine. Die Konferenz war dann auch noch aus dem Grunde interessant, weil noch kurz Google TV angesprochen wurde und das ist sehr schön, dieses Thema Google TV wird auch vielleicht so ein bisschen das TV von uns ja verändern, aber das ist mal wieder schlecht. Nicht in Deutschland so schnell. Also es kommt jetzt zuerst mal in den USA Ende dieses Jahres. Und wann können wir es in Deutschland erwarten? Mit Glück nächstes Jahr. Ja. Und so sieht das aus. Finde ich auch wieder sehr, sehr schade. Vor allem, weil Google TV sehr gut mit Android zusammenarbeitet und auch dessen Apps teilweise benutzen kann. Also ähnliche Apps wie für Android. Keine Android-Apps. Ja. Also ähnliche Apps. Und man darf gespannt sein. Das Streaming ist dann wohl endgültig auf dem Vormarsch. Die Telekom hat ja mit seinem Media Center schon Vorlage gelegt. Und ja, gut. Was soll ich sagen? Waren aber auch mal wieder die Ersten. Vielleicht wird das in Deutschland dann auch gar nicht so populär, dieses Google TV. Ich habe es ja auch letztens schon mal angesprochen. Durch das HBB-TV, was jetzt die privaten und die öffentlich-rechtlichen versuchen zu pushen. Das ist wieder so eine eigene Plattform, die TV und Internet miteinander verschmilzt. Ja, was soll ich sagen? Deutschland kocht wieder sein eigenes Süppchen. Die Welt geht mit Google TV in ein neues Zeitalter. Und wunderhübsch. Ne? Ja, und was sagt Google Schmidt sonst noch so? Derzeit plage ihn kein rechtliches Problem, sondern ich habe zwar ein paar Patentklagen, an denen man zu kauen hat, aber vielmehr graut es ihm vor Gesetzen, die eine zerstörerische Kraft entfalten könnten. Und das ist ganz klar gemünzt auf ein Anti-Google-Gesetz, das immer wieder wie so ein wie so eine Bedrohung über allem schwebt, ja, weil wenn, ich habe es ja schon mal angesprochen, wenn das kommt, ja, dann können wir unsere Freiheit ad acta legen, weil dann wird es nicht nur bei Google darf nicht fotografieren bleiben, sondern dann wird auch ein Hobbyfotograf eben Probleme kriegen, wenn er mal irgendein Motiv oder eine Hauswand fotografieren soll, also hier, ne, also da muss man doch echt mal in den Kopf greifen, wie diese Paranoia hochgeschürt werden kann. Ich habe ja eins muss ich euch noch sagen, ich habe gestern ein Erlebnis gehabt, das hat mich fast umgehauen. Ja. Also, Free Music engagiert, Open Source, freie Software, sehr engagiert in diesen Themen. Ja. Und dann sagt da jemand zu mir, ich nenne den Namen jetzt nicht, weil es wäre wirklich gemein, weil ich finde es unfassbar, was da abgeht. Also da sieht man mal, wie die Paranoia fortschreitet, ohne jetzt demjenigen dann die Schuld dafür zu geben, weil es ist einfach ein Opfer von den Umständen. Ja. Da lässt man schon mal, sag ich mal, so die Sichtweisen sich ein bisschen einengen. Er hat auf jeden Fall gesagt, ha, super, ich habe gerade eine DVD, übrigens eine eigene, selbstgemachte DVD, also kein Problem, kodiert auf H.264 und statt 3,7 Gigabyte ist es nur noch, ich weiß nicht, ein paar hundert Megabyte waren es, ja, und ich kann keinen Unterschied feststellen, keinen qualitativen. Da habe ich gesagt, H.264, ja, wir sind ja patentbelastet, unfrei und so weiter. Nimm doch lieber WebM oder Octiora. Und dann ging es los. WebM? Niemals! Also, da, das ist unglaublich. Ja. Und dann habe ich, ich war zuerst ganz perplex und habe gesagt, warum? Und dann zeigt er mir meine Google-E-Mail-Adresse. Ja, und da hat es noch einen Moment gedauert, bevor es Klick macht und er hat mir es dann klar gesagt, du hast ja auch kein Problem mit Google. Also warum sollte man denn jetzt WebM ablehnen? Also ich kann das nicht verstehen. Da reißt sich eine Firma, ich sag's knallhart, den Arsch auf, ja, damit die Freiheit im Internet, natürlich nicht ganz uneigennützig, erhalten bleibt, ja, ohne Patente, damit ein freies, also ein patentfreies Videoformat noch existiert, ja, und das auch von den Firmen angenommen wird, wohlgemerkt. Ja, Oxiora war ja auch patentfrei und war auch sehr gut, aber hat einen schlechten Ruf gehabt und wurde von keiner Firma unterstützt. Was soll man da machen? Ja? Dann hat eben Google V8 gekauft und hat dann dieses WebM-Format gemacht, das übrigens komplett mit freier Technologie arbeitet. Ton ist Ogvorbis, ein spitzen Sound Codec. Das Containerformat ist Matroska, also das, was auch unter MKV geht, nur eben damit man es besser unterscheiden kann, jetzt mit der Endung WebM. Ansonsten voll Matroska-kompatibel. Und eben das VP8, das patentfrei gestellt wurde von Google und offen ist. Ja. Ich meine, was will man doch noch mehr? Ja, man kann doch. Ist es ein offenes, freies Videoformat? Und nur weil es von Google kommt, also das ist so, wie wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich möchte freie Software, freie Lizenzen und alles Mögliche, ja, aber nicht, wenn es von der Free Software Foundation kommt, das geht nicht, ja, dann lehne ich das ab. So, also gut, okay, das ist einfach nur reine Willkür, reine Panik, die sich da breit macht im Prinzip. Und ideologischer Kram, der zu überhaupt gar nichts führt, wenn etwas frei ist, dann ist es ja schon eigentlich schon losgelöst von der Firma. Da spielt es überhaupt keine Rolle mehr, wer das herausgebracht hat. Ja, ich würde sogar ein freies System, freier, ein richtig freier Codec, würde ich sogar nutzen, wenn er von Apple kommt, ja, obwohl ich Apple-Hasser bin, ja. Das würde mir aber nichts machen, weil das wäre doch sinnlos, wenn Apple sagt jetzt zum Beispiel, hier, dieser Codec ist vollkommen frei und sagt das nicht nur so, sondern ist auch tatsächlich vollkommen frei. Warum sollte ich dann auch nur einen Gedanken daran verschwenden, zu sagen, nö, da kommt von Apple, das mache ich nicht. Also, das ist einfach, naja. Gut, okay, dann brauche ich wieder einen Schluck Tee, ja, um mich zu beruhigen. So. Nein, ich kann's nicht ganz nachvollziehen, ja. Gut, okay, aber damit sind wir schon wieder so in diese, ein bisschen abgedriftet, ja, mit diesen verschiedenen Stellungnahmen wollte ich eigentlich gar nicht machen, weil ich ja eigentlich mehr die News rüberbringen wollte, die es die Woche gab. Aber ich glaube, das war's auch schon die wichtigsten Sachen, ja, das Facebook-Geschichte, Microsoft Windows startet Phone 7, Microsoft startet Windows Phone 7, ja, und eben das Google TV und der gute Eric Schmidt. So. Und was soll ich sagen, ja, wir sind schon wieder am Ende, jetzt muss ich hier mal hier, wo ist mein Outro? Ich kämpfe immer mit meinem Auto. So. Dann darf ich mich bei euch bedanken. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich muss mich jetzt vorbereiten, für den Uncast zu machen. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und denkt dran, ne? Love and peace. Love and peace.